Schönen guten Abend, Kusel! Wir sind Berliner Weiße. Wir heißen euch willkommen mit Hallihallo Halunken! Ui! Hallihallo Halunken! Die Zeit ist endlich reil! Für Berliner Weiße! Und ein Popperschall, wir machen einfach Wohlfahrt, der ganze Dorfrenat. Dürfen auf den Kopf und die Falten schnell unter. Oh, sind wir hier zusammen? Dieses Lied, schon ich lebe mich an. Egal was auch, sind wir hier zusammen und singen dieses Lied. Schon ich lebe mich an. Egal was auch geschieht. Wir heißen euch willkommen in unserer kranken Welt. Wenn ihr genauso denkt wie wir, dann weiß es euch gefällt. Ein süßes Bild in dem Arm und eine Weiße in der Hand. Der das nicht checkt und untersteht, der sei von uns, der sei von uns verdammt. Und singen dieses Lied, schon ich lebe mich an. Egal was auch, stehen wir hier zusammen. Und singen dieses Lied, schon ich lebe mich an. Egal was auch, schöner Anfang. Es geht auch noch besser, oder? Prost!